dein gedenk ich immer da, du liebes Heimatland, Heimatland, wo ich froh und glücklich war. Heimatland, Heimatland, mein geliebtes, stilles Tal, mein schönes Heimatland, Heimatland, sei gegrüßt viel tausendmal. Heimat, ich hör deine Glocken klingen, Heimat, dein Ruf dringt zu mir. Heimat, ich hör deine Lieder singen, Heimat, ich seh mich nach dir. Möchte nur ein einzig Mal deine Berge wiedersehen, durch das stille Heimattal, Hand in Hand mit der Liebsten gehen, wo die Wiese grün sich dehnen, zwischen Berg und Wald und Feld. Heimat, dir gehört mein Sehnen, bist mein Glück, bist meine Welt. Heimatland, Heimatflut, fern bin ich auch ganz allein, könnt ich ein einziges Mal, einmal nur, still bei dir geborgen sein. Nachts im Traume glänzen deine Sterne hernieder zu mir, und ich denke dein in weiter Ferne, oh, wie seh ich mich nach dir. Heimatland, mein geliebtes, stilles Tal, mein schönes Heimatland, Heimatland, sei